Bingham hatte einen struppigen Zwirbelbart, strahlend blaue Augen und stand immer unter Strom. Er war geradeaus, unverschämt, politisch unbedarft und verfügte über einen der originellsten Wortschätze Amerikas. Alles, was er sagte, sagte er mit Nachdruck. Es heißt, schrieb ein Reporter, wenn er kurz davor ist, emphatisch seine Meinung oder einen Entschluss zu verkünden, knacken seine Kiefer so laut, dass die Bürokatze davon wach wird. Um seine Worte zu unterstreichen, schlug Bingham gerne seinen Stock auf ein Pult oder eine andere geeignete Oberfläche. Er war bekannt dafür, wie ein Marineinfanterist zu fluchen, andere mit »You all« anzureden, was er sich während seines Dienstes in den Great Plains angewöhnt hatte, und Dummheit zutiefst zu verachten. Die Ernennung zum Commissioner überraschte Bingham, doch er nahm gerne an. Seine Vorstellung vor seinen Männern und der Presse war denkwürdig. Journalisten beklagten, dass sie seine Rede nicht zitieren konnten, weil sie zu viele Worte enthielt, die sie zur Wiedergabe in einem großen, gottesfürchtigen Blatt ganz ungeeignet machen. Einer notierte jedoch einen jugendfreien Auszug. »Männer, ich freue mich, euch kennenzulernen. Ihr seht aus wie richtige Männer. Ich mag richtige Männer. Ich versuche selbst einer zu sein. Man hat mich geholt, um eine Aufgabe zu erledigen, und das werde ich tun, soweit ich kann und die Kraft dazu habe. Wir kennen uns noch nicht und ich habe nichts gegen euch, keine Vorurteile. Aber bei den neuen Göttern des Krieges, ihr benehmt euch besser anständig. Bloß ein gut gemeinter Rat. Seht zu, dass ihr eure Arbeit macht und nehmt die Hand, die ich euch hinstrecke.« Die Cops waren begeistert, die Presse war noch begeisterter. In den Worten eines Journalisten schlug die Rede ein wie Biff, Bang, Bing. Bingham. Nach seiner politischen Einstellung gefragt, blaffte der frischgebackene Commissioner, »Wir von der Armee sind einfach nur Amerikaner, verdammt!« Genau der richtige Ton in einer Stadt, die zwischen Republikanern und Demokraten tief gespalten war. Die Zeitungen erfanden ein neues Verb. »To Bingham« bedeutete von nun an »sagen, was man denkt«. Viele erinnerte Bingham an Teddy Roosevelt, nur ohne die politische Raffinesse. Auf jeden Fall hat er genauso hart gearbeitet wie der Präsident, einschließlich samstags, zum Unmut seiner Untergebenen, und wusste, was er wollte. Er verlangte von seinen Männern, ihm stramm militärisch zu salutieren, führte ein modernes Karteikartensystem ein und verbesserte die Rekrutierungsmaßnahmen. Über jeden einzelnen Polizisten führte er Buch und schwor, jedes Dienstvergehen hart zu sanktionieren. »In Zukunft heißt es«, erklärte er etwas kryptisch, »entweder Arbeit oder Folter.« Jeder Cop, der seine Pflichten vernachlässigte oder Bestechungsgeld annahm, sollte die ersten beiden Male Geldstrafen erhalten. »Dann komme ich mit der Axt.« Er gab offen zu, dass er keinem traute, nicht einmal sich selbst. Das Amt des Commissioners sei für korrupte Menschen wie ein Futtertrog, räumte er ein, und er könne nicht mehr versprechen, als zu versuchen, den Verlockungen der Stadt zu widerstehen. »Ich behalte mich im Auge«, sagte er der Los Angeles Times. »Bis jetzt habe ich mich ordentlich geschlagen. Was morgen passiert, weiß ich aber auch nicht. Kein ehrlicher Mann weiß das. Gefährlich werden kann mir bloß Geld. Könnte sein, wissen Sie, dass mich die allgemeine Gier packt. Schnapp dir eine Million, sagt der Teufel. Danach dann entweder leben in bequemer Schande, mit Pferden, Automobilen, Jersey-Kühen und einem Haus auf dem Land, Klapsmühle oder Gefängnis.«